Was wollt ihr von mir? Die funkelnde Schlange hat eine Nachricht an Fang Chok. Was? Das ist nicht ihren Namen. Wir müssen mit ihr sprechen. Kontaktiere sie. Sofort. Ein Treffen. Verstanden? Also schön. Und machen Sie keinen Unsinn, ja? Ich muss telefonieren. Allein. Die funkelnde Schlange duldet keine Eigenmächtigkeiten. Überlege dir gut, was du tust. Ich werde die Meisterin anrufen. Wie sie darauf reagiert, vermag ich nicht zu sagen. Was soll ich ihr mitteilen? Worum geht es? Sag ihr, dass wir morgen früh um 9 Uhr im Ocean Aquarium vor den Quallenwänden auf sie warten werden. Habe ich verstanden. Und jetzt zisch ab. Ja, doch. Ja, was ist, wenn sie die Nachricht nicht weiterleitet, Katara? Das wird sie schon. Kein Mitglied der Triaden stellt sich gegen die funkelnde Schlange und deren Macht. Diese einfache Drogenverkäuferin hat viel zu verlieren und zu wenig zu gewinnen. Sie weiß, dass mein Großvater sie überall finden würde. Und woher wissen wir, dass Sukos Mutter zu dem Treffen nicht mit einer Armee von Killern auftaucht und das Ganze blutig endet? Denk doch mal nach, Kollege. Erstens ist da Xiang Tans Autorität. Niemand würde die funkelnde Schlange angreifen, wenn es sich vermeiden lässt. Das wäre ein Sakrileg, das alle Triaden gegen Fan Chok aufbringen würde. Ja, und zweitens? Ich hätte gerne etwas, das ein bisschen handfester ist, als die mythische Machtposition einer legendären Gestalt, die in Wirklichkeit ein alter Chinese ist. Wir haben die Beweise gegen Zukos Mutter. Die sind unsere eigentliche Sicherheit.